Ihr hört Frequency mit Christian Grasse und in der nächsten Stunde sind wir dem wahren Indie auf der Spur. Dazu verschlägt es uns nach Mexiko, nach Monterrey, um genau zu sein, denn dort haben sich einige befreundete Bands zusammengeschlossen und ein wirklich beeindruckendes Netlabel gegründet, Del Hotel Records. Darum wird es in dieser Stunde gehen. Album waren das. Ein Quartett aus Monterrey, Mexiko. Das liegt übrigens im Nordosten von Mexiko, nur damit man das gerade mal im Kopf kurz geografisch einordnen kann. Etwas über 1 Million Einwohner und eine der wirtschaftsstärksten Städte Lateinamerikas und eine Hochburg des mexikanischen Indies bzw. der Indie-Szene. Das beweist das Netlabel Del Hotel Records. Verträge gibt es keine, nur freundschaftliche Absprachen und die Garantie, dass die Musik weltweit verfügbar gemacht wird. So wie der folgende Song von Album Aquí Está. Und das war's auch schon. Gerade mal 30 Sekunden lang dieser Song Aquí Está von Album. Und damit zählt er allerdings noch nicht zu den kürzesten, denn die haben auch noch einige Stücke, die nur 9 Sekunden lang sind. Die 4 Mexikaner aus Monterrey. Angefangen hat bei denen alles im Jahr 2000. Damals allerdings noch ein wenig andere Musik und zwar eher so Anti-Folk-Singer-Songwriter inspiriert, wie man in dem folgenden Stück hören kann. Thank you. been watching the sun. It's 'cause I've been watching the sun for too long. It's 'cause I've been watching the sun. It's 'cause I've been watching the sun for too long. It's 'cause I've been watching the sun. It's 'cause I've been watching the sun for too long. It's 'cause I've been watching the sun. It's 'cause I've been watching the sun for too long. The Sun von Album Sounds and Alerts heißt das passende Album dazu und das steht für die Frühphase der Band. Und Phasen haben die vier Mexikaner schon einige durchlebt, denn es gibt bereits 14 Veröffentlichungen der Band, darunter zwei offizielle und auch einige Remix-Alben. Von einem der Remix-Alben stammt der folgende Track, Aquí. Ya no me ama. Ya no me quieres, solo me odias, todo bien. Y me pongo a pensar que tú y yo va a acabar, y sería mejor si ya no estás aquí. Y me pongo a temblar porque empiezo a reír, y por un segundo puedo ver que salgo de aquí. Aki von Album, und zwar im Album vs. Monterey Remix. Das heißt, sie haben etliche Bands aus ihrer Heimatstadt antreten lassen, um ihre Songs zu remixen. Und davon gibt es einige. 141 Stück wurden bei Del Hotel bereits veröffentlicht. Die reichen von Singer-Songwriter bis hin zu Shoegazer, Elektro und auch noch einigen anderen Stilrichtungen. Sie selbst bezeichnen ihre Musik als Eclectic Electronic Rock. Und diese Beschreibung passt auch ziemlich gut zum folgenden Song, Sistema Perfecto. Ihr hört Frequency hier bei Byte FM und heute geht es um das mexikanische Netlabel Del Hotel und um die damit zusammenhängende Independent-Szene aus Monterrey, Mexiko. Die letzten 4 Songs stammen allesamt von Album, einem Quartett aus eben dieser Stadt, aus Monterrey. Und alle Songs von Album und auch alle weiteren Songs dieser Sendung gibt es als freien Download bei delhotel.com, denn Del Hotel Records ist ein Netlabel. Das unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr von einem normalen Label. Es existiert halt eben nur virtuell im Netz und die Musik steht als MP3 zur Verfügung. Der größte Unterschied zu einem normalen Label ist wohl der, dass die Musik frei ist. Das heißt, jeder kann die Musik legal und kostenlos herunterladen und sogar verteilen. Denn dazu ist die Musik da, sagt Del Hotel. Es geht dem Netlabel nur darum, die Musik aus Monterrey hinaus in die Welt zu tragen. Das freut uns natürlich umso mehr, denn wir bekommen Nachhilfe in Sachen Indie aus Mexiko. Hier ist Musik für die nächste Nachhilfestunde. Thank you. Eben gehört Club Comfort mit Chicas Carazon, davor Apache Shine, ebenfalls von Club Comfort. Ein Elektropop-Trio, natürlich aus Monterrey, so wie alle Bands des heutigen Abends. Auch Club Comfort sind Teil der Label-Crew bei Dell'Hotel Records. Das heißt, auch ihre Musik gibt es als freien Download, und zwar gleich 3 EPs von ihnen. Die Links zur Musik findet ihr übrigens bei byte.fm im Byte-FM-Blog oder auch auf der MySpace-Seite dieser Sendung, myspace.com/free_Quincy. Dort gibt es übrigens auch alle bisherigen Sendungen als Podcast. Ventura, die nächste Dell'Hotel Perle, wie ich finde. Gestoßen bin ich auf die Mexikaner mehr oder weniger zufällig eben durch diese Band, denn Enventura haben kürzlich eine EP bei Pony Republic veröffentlicht, ebenfalls ein mexikanisches Netlabel. Das hat hier auch schon das ein oder andere Mal Erwähnung gefunden. Und ja, wie das so ist im Internet, 1000 Mal verläuft man sich, 90% von allem ist Mist, und ab und zu landet man dann doch bei Projekten, die einen begeistern, so wie Dell'Hotel Records. Begeistern wird euch hoffentlich auch der nächste Song, ebenfalls von Enventura, Avant oder Avant, auf jeden Fall der Opener ihres Albums Los Gandharvas. We'll be right back. Enventura mit Avant von ihrem Album Los Gandharvas, erschien bei Del Hotel Records und zwar erst im Juni diesen Jahres, sowie viele Releases bei Del Hotel, denn so richtig gibt's das Label auch erst seit Anfang 2008. Die Idee dazu, die gibt's schon sehr lang, kann man auf der Internetseite lesen, bis vor kurzem haperte es jedoch noch an der praktischen Umsetzung. Dafür geht es jetzt aber nun Schlag auf Schlag. Einige Dutzend Releases stehen bei dem mexikanischen Netlabel bis jetzt zum freien Download bereit und es werden sicherlich noch weitere tolle Veröffentlichungen folgen. Darauf kann man zumindest ziemlich leicht schließen, wenn man sich über die Qualität der bisherigen Bands klar wird, wie zum Beispiel diese hier, The Moment. The Moment mit So Alive, die ließen sich ziemlich stark beeinflussen von Bands wie Postal Service, Interpol oder auch die Blood Brothers, kann man auf ihrer Internetseite lesen. Und ja, das gibt auch ziemlich gut das Klangbild der fünf Jungs aus Monterrey wieder. Indie-Rock, der ab und zu auch mal härtere Elemente aufweist, aber nie den Pop aus den Augen verliert. Ja, Pop bzw. Elektropop ist ein gutes Stichwort für die erste Band der heutigen Sendung mit einer Frau am Mikrofon, The Mox. Dahinter verbergen sich Eli und Mario Mock. So einfach kann es sein mit der Namensfindung. Was perfect, delicious and glorious. You even have the haircut in the eyes and your lip. Your moves are just as charming. Resemblance uncanny. It's like it is alive. boys need education, but you're the example the doctors have been using for people to let go of all the scary feelings, the voices, the nightmares you brought with you that day. When you shake your leg, it's a perfect day. When you fold the lid in that special way. Transpiration, your sound is outrageous. Your soul was almost worth a big laugh for the devil. But don't give up, keep trying. Another injection, and after your process. When you shake your leg, it's a perfect day. When you fold the lip in that special way. Your foot is that of someone you know with collection. The shadows are immortal, the king is alive. Boy, we think you made it. This will be your graduation. Won't you shout and brag about it? You are so his reincarnation. Boy, we think you made it. Boy, we think you made it. Boy, we think. FM. The Mox mit Inamorata. Davor lief der Song Alive. Beide Stücke sind von ihrem Album M is Correct. Erübrigt sich ja auch schon fast zu sagen, dass die beiden ebenfalls aus Monterey stammen, sowie auch das Netlabel, bei dem ihr Album zu haben ist, Del Hotel Records. Im Internet übrigens zu finden unter www.delhotel.com, also delhotel.com, oder natürlich auch auf byte.fm oder im byte.fm-Blog. Nach elektronischen Popklängen wenden wir uns nun wieder den Gitarren zu, denn weiter geht's mit Nasdad oder Nasdad, die im Plattenladen in den Bereichen Alternative, Rock oder auch Indie zu finden wären, wenn sie denn im Plattenladen stehen würden. Das tun sie, glaube ich, nicht. Dafür ist ihre Musik frei im Netz zu finden. Nasdad mit Aftertaste. Already Late heißt ihre Debüt-EP und die erschien natürlich bei Del Hotel Records. Denn darum geht es heute, um dieses kleine, sympathische Netlabel aus Monterrey, Mexiko. Auch wenn viele Bands auf Englisch singen, weil es einfach vertrauter zu dieser Art der Musik klingt, gibt's zum Glück auch einige, die bei ihrer Muttersprache bleiben. So wie zum Beispiel die großartigen Bam Bam, die ihre Musik als Indie-Soul beschreiben. Man darf gespannt sein. Haikyuu von Bam Bam, eine der bekanntesten Bands, die bei Dell'Hotel Records veröffentlicht haben. Veröffentlicht haben sie dort ihre selbstbetitelte EP, Bam Bam also. Und auf der ist übrigens ein Song, der die beste Kategorie für ihre Musik liefert, wie ich finde, Astrobilly oder Astrobilly. Der Begriff passt auch irgendwie zur nächsten Band, auch wenn dort Punk und New Wave im Vordergrund stehen. Mockin' Pot mit dem poppigsten Stück ihrer EP, Vitiligo. Vitiligo von Mockin' Pot Down mit Ausrufezeichen heißt ihre aktuelle EP. 6 Songs sind drauf und wie schon gesagt, der eben gehörte war der zugänglichste von allen. Also wer auf ziemlich abgedrehten Garage, New Wave, Punk und sonstige artverwandte Musikrichtung steht, für den sollten Mockin' Pot genau das Richtige sein. Abgedreht ist in gewisser Weise auch die folgende Band, Erizo, also Eagle. nennt sie sich und ihre Musik lässt traditionelle lateinamerikanische Klänge mit Funk, Hip-Hop und Pop verschmelzen. Es klingt, als würde so ein bisschen der Buena Vista Social Club mit Remixes und Samples aufgemischt werden. Humano heißt das Album von Erizo und eröffnet wird es mit dem Stück Intro Funk. Erizo mit Equinodermo, was den traditionellen lateinamerikanischen Klängen schon wieder ein bisschen näher kam. Davor Intro Funk, beide Songs sind zu finden auf dem Album Humano. Das wiederum gibt es bei Del Hotel Records, dem mexikanischen Netlabel aus Monterrey, um das es heute hier bei Frequency ging. Del Hotel hat uns gezeigt, wie vielseitig das Netlabel ist und wie wenig man über die mexikanische Indie-Szene weiß. Hoffentlich hat sich das mit dieser Sendung ein wenig geändert. Del Hotel hilft uns dabei auf jeden Fall. Schaut euch dort einfach mal um und hört euch rein in die Welt der freien Musik aus dem Hause Del Hotel Records. Alle Links, die ihr braucht, findet ihr natürlich auch nochmal bei uns auf byte.fm oder auch im byte.fm-Blog. Das war's mit Frequency für dieses Mal. Mein Name ist Christian Grasse und entlassen werde ich euch mit einem weiteren Song von Erizo, dem Sextett aus Monterrey und der Hoffnung auf einen guten Sommer. Die Musik passt ja schon mal. Tschüss! Ahora sí vengo bien visto, Marcelino, por derecho. Oye, ¿a qué se debe eso? Sabes que me dejó una chavalota que yo quería en el alma, Marceliano. y se fugó. Mírame cómo ando. Oye, nunca te había visto así. Volveme, Marcelino, porque hay por una mujer ingrata, condenada, mancomunada. Échate una canción de las que pegan en la mera herida, Marcelino. Ajá. La mera herida, Marcelino.